Dialoge Seite 212. Man hat mir erzählt, dass in Europa die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Hinsicht derart ausgebildet wurden, dass ein Herrscher, der auf die Straße geht, als einfacher Privatmann, der ohne Wache in der Menge wandelt, gelten könne, dass er aber in Wirklichkeit von 2.000 oder 3.000 Beschützern umgeben ist.